Wir müssen es Bruder Bolei lassen, dass auch er sich hier offen über die Tätigkeit des Großorient äußerte. Er wusste, dass er zu keinen tauben Ohren und nicht zu Uneingeweihten sprach. Schon am 25. Februar 1908 trat denn auch der 5. Oberrheinische Stuhlmeistertag in Straßburg mit dem Geheimantrag an die Brüder hervor, auch mit dem Großorient von Frankreich die amtlichen brüderlichen Beziehungen wieder aufzunehmen. Die nichtamtlichen bestanden ja bereits. Der Verkehr zwischen der anderen freimaurerischen Großmacht in Frankreich, der Großen Loge in Frankreich und den Großlogen in Deutschland war alsbald ein amtlicher geworden. Im Jahre 1907 weilten die altpreußischen Großmeister in Paris zum Besuch der Großen Loge in Frankreich. Hier führte ein altpreußischer Großmeister in französischer Sprache aus, dass der heutige Tag die schönsten Hoffnungen der ganzen deutschen Maurerwelt erfülle. Zitat: Der Wille zur Einigung, die Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit, wenn wir zum Ziele kommen wollen, nämlich das Deutsche Reich zu zerstören und auf seinen Trümmern die Weltrepublik zu errichten, habe manche Schwierigkeit überwunden und habe die Vertreter großer maurerischer Kreise in demselben Tempel vereinigt. Wenn wir auch in verschiedenen Zungen reden, wir verstehen uns doch, denn durch alle irdischen Laute dringt die Sprache des Herzens, die den Gehorsam gegenüber den unsichtbaren Vätern befiehlt. Und hier schlagen die Herzen zusammen. Zitat Ende. Eine größere Zustimmung zu den Zielen der Freimaurerei Frankreichs kann von den Großlogen in Deutschland nicht ausgesprochen werden. Sie haben sich erneut zu den Beschlüssen der Freimaurerei in Frankreich, also erneut zu denen der Weltfreimaurerei, bekannt. Im Jahre 1908 waren die französischen Brüder der Großen Loge in Frankreich in Berlin und waren dort von den drei altpreußischen Großlogen überschwänglich gefeiert. Ein Großmeister sprach aus, dass die Freimaurerei in Deutschland und die Freimaurerei in Frankreich auf dem gemeinsamen und festen Grunde der echten und wahren Freimaurerei stehe. Das sollten sich endlich die Goyim-Deutschen merken, die noch nicht durch künstliche Beschneidung entehrt sind. Dann fuhr der Großmeister noch fort, Zitat: Als vornehmsten Gewinn des heutigen festlichen Tages betrachten wir Brüder der deutschen Großlogen die Tatsache, dass wir imstande gewesen sind, ihnen persönlich die Bruderhand zu reichen und ihnen als Brüder und Freunde gegenüberzustehen. Diese persönliche Freundschaft, die wir heute feierlichst besiegeln, wird, wie wir hoffen, das Samenkorn werden, das für uns und unsere Nachkommen, das heißt die späteren Freimaurer, reiche Früchte trägt. Zitat Ende. Bald war dann auch Vertreter der Großloge in Frankreich, deren Großmeister vor dem Weltkriege Bruder Paul Painier, Divisionsgeneral AD, war, bei der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, der Bruder und preußische General von Protzen. Der alte Einfluss der Großloge in England auf Großlogen in Deutschland als Patentverleiher wirkte daneben im Sinne der unsichtbaren Väter nicht minder stark, ganz abgesehen von dem unmittelbaren der englischen freimaurerischen Großbehörde im Tale von Berlin. Wie eng namentlich die Verbindung der altpreußischen Großlogen Deutschlands mit den Großlogen Großbritanniens war, geht daraus rein äußerlich hervor, dass der Großmeister der englischen Großloge, der Herzog von Konau, Ehrenmitglied der altpreußischen Großlogen war und Prinz Leopold von Preußen, der Protektor der Großlogen Deutschlands, selbst noch nach der Rangliste der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland des Jahres 1916-17, 2 Jahre nach Kriegsbeginn, als Ehrenmitglied von 5 englischen und schottischen Großlogen und Logen, darunter auch des Tempels des König Salomo, genannt wird. Diese Ehrenmitgliedschaft hat also der Prinz sogar während des Krieges beibehalten, während sonst alle Ehrenmitgliedschaften der Vertarnung halber ruhten. Der politische Einfluss der maurerischen Großmächte in England auf Deutschland war ein erheblicher. Er wirkte ganz in der Stille, aber in der Stille nachhaltig und besonders lähmend und verwirrend. Auch aus den anderen Großlogen, die alle so eingestellt waren wie die in Frankreich und England, drangen solche Einwirkungen auf die Brüder in Deutschland. weil freimaurerischerseits immer wieder anders versucht wird, die Zusammenhänge der Freimaurerei in Deutschland mit der Freimaurerei in anderen Ländern zu vertarnen, da törichte Profane meinen, solcher Verkehr wäre nichts anderes als eine schamlose Preisgabe des eigenen Volkes, sei festgestellt, dass sämtliche anerkannten freimaurerischen Großmächte in von Dahlens Kalender aufgenommen sind, darunter zum Beispiel die Großoriente von Frankreich und Italien, mit denen die Großlogen in Deutschland heute keinen amtlichen Verkehr haben. Ob zufälligerweise eine deutsche Großloge mit einer Großloge im Auslande einen amtlichen Verkehr unterhielt oder nicht, hat für die Anerkennung nichts zu bedeuten. Der amtliche Verkehr wurde immer nur mit einem Teil der anerkannten Großmächte unterhalten. Zur Herstellung solchen Verkehrs war nur noch ein besonderer Beschluss notwendig. Die betreffende auswärtige Großloge stand sowieso in der Bruderkette mit sämtlichen deutschen Großlogen. Die altpreußische Großloge zur Freundschaft, damals nannte sie sich noch Royal York, hatte zum Beispiel im Freimaurerjahr 1912-1913 eine offizielle Vertretung, außer mit den Großlogen in Deutschland, mit der Großloge von England, Schottland und Irland, der Großloge von Dänemark und Norwegen, mit den Großlogen Belgiens, mit dem Großorient der Niederlande, mit der Großloge von Frankreich in Paris, mit dem Großorient in Rom, mit der Großloge der Schweiz Alpina, mit der symbolischen Großloge von Ungarn, mit der Großen Loge von New York und anderen Großlogen der Vereinigten Staaten, mit der Großloge von Brasilien, mit dem Großorient von Griechenland. Andere preußische Großlogen unterhielten zum Beispiel ähnlichen amtlichen Verkehr und solchen mit der Großloge von Luxemburg bis zu den Großorienten und Großlogen von Paraguay, San Salvador, Liberia und so weiter. Neben dem amtlichen Verkehr besteht der brüderliche. So war zum Beispiel der amtliche Verkehr der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland mit dem Großorient von Frankreich vor dem Weltkriege nicht hergestellt, der brüderliche von Loge zu Loge war indes ausdrücklich zugelassen. Hinter Anerkennung und Verkehr der Großlogen vertarnt sich der Verkehr der Hochgrade, der die Kette immer geschlossen hält. Es musste das alles so sein. Die Brüder in allen Ländern bilden nun einmal eine Kette, die in sich eng verschlungen ist und aus gleichen Gliedern besteht. Ein Gedanken- und Willensstrom in ein Glied hineingeleitet, der zur Arbeit für die Judenziele und zur Arbeit für Entrassung und Versklavung der Völker antreibt, wird gierig aufgenommen und von dort in die anderen Glieder weitergeführt, bis er zu seinem Ausgangspunkt zurückgeht. Die Glieder der Weltbruderkette aber, die die Brüder der einzelnen Staaten bilden, in Deutschland zum Beispiel die Brüder der Großlogen und Okkulter Logen, geleitet von der englischen freimaurerischen Großbehörde im Tale zu Berlin oder anderer Logen, die wie die Loge Art et Travail unter der Obedienz von Großlogen im Auslande arbeiten, sind fest zusammengeschweißt mit den jüdischen Organisationen und den Jesuiten durch die wissenden und eingeweihten Hochgrade. Aus den Gliedern der Weltbruderkette strahlen die durch jenen Strom in sie hineingegebenen Weisungen der unsichtbaren Väter nun hinaus in die Parteien, Verbände und ins Volk. So in alle Völker, so in das deutsche Volk, auf denen allen die Kettenglieder mit bleierner Schwere sie erdrückend und auseinanderspaltend liegen.